persönlicher Anlass hat uns hier heute zusammengeführt. Gilt es doch, die Wiederkehr des Wiegenfestes unseres lieben Geburtstagskindes in gemütlichem Beisammensein zu begehen. Vor allem bringen wir dem Geburtstagskinde unsere allerherzlichen Glück- und Segenswünsche dar. Wir wollen hoffen, dass es uns vergönnt sein möge, diesen Tag der Freude bei bester Gesundheit und froher Laune noch recht oft feiern zu können. Ich glaube, im Sinne aller Anwesenden zu handeln, wenn ich unsere Wünsche zusammenfasse, indem ich mein Glas auf das Wohl des Geburtstagskindes erhebe und sie auffordere, mit mir in den Ruf einzustimmen. Unser liebes Geburtstagskind, es lebe Vivat! Oh! Und zum zweiten Mal Vivat! Oh! Und zum dritten Mal Vivat! Oh!